Darauf wird die Sache am Ende sicherlich hinauslaufen, aber davor stehen sicherlich dann noch schwierige Verhandlungen. Es ist einfach so, dass die Machtverteilung sich ja kaum verändert hat und dieses Land ist nicht von einer Partei allein zu regieren. Das Land ist weiterhin gespalten in zwei große Blöcke. Auf der einen Seite das Bündnis, das man immer pro-westlich nennt, das also unterstützt wird von den USA und insbesondere Saudi-Arabien. Auf der anderen Seite dann das Lager der Hisbollah und ihrer Alliierten, die liiert sind mit Syrien und dem Iran. Wobei man sagen muss, wenn dieser Begriff pro-westlich verwendet wird, dann heißt das lange noch nicht pro-israelisch, sondern die anti-israelischen Kräfte, die machen dann doch fast 100% der libanesischen Gesellschaft aus. Sie haben gesagt, es wird jetzt Verhandlungen geben. Wie werden die ablaufen? Mit welchen Unterschieden zu früher wird möglicherweise eine Regierung etabliert werden im Libanon? Also wenn ich gesagt habe, dass es am Ende dann wieder auf eine Regierung der nationalen Einheit, also eine Allparteienregierung hinausläuft, dann heißt das noch nicht, dass die unter den gleichen Vorzeichen wie im letzten Jahr oder in den letzten 4 Jahren der Legislaturperiode, die zurückliegt, erfolgt. Die Hisbollah hatte in den vergangenen 13 Monaten im Kabinett ein Vetorecht. 13 Monate, das heißt von dem Zeitpunkt an, wo der Libanon erneut am Rande eines Bürgerkriegs stand, als es wirklich auf der Kippe stand, dass die Verhältnisse von 1975 bis 90, wo das Land in einem Dauerbürgerkrieg sich befand, sich wiederholen könnten. Sie hatte ein Vetorecht und konnte damit alle politischen Entscheidungen blockieren. Das wird sicherlich jetzt nicht so wieder erfolgen, aber der designierte Regierungschef Saad Hariri wird die Hand ausstrecken müssen in Richtung Hisbollah, weil gegen sie in diesem Land nichts möglich ist. Das ist die einzige und stärkste militärische Organisation in diesem Land, die es auch weiterhin ablehnt, ihre Waffen abzugeben. Entwaffnen kann sie niemand in diesem Land. Also muss man in irgendeiner Weise mit ihr auskommen. Und das heißt, dass sie auch sicherlich wieder mit Ministern im Kabinett vertreten sein wird. Allerdings wird Hariri alles daran setzen, dass es kein Vetorecht mehr gibt, damit das Land auch politisch regierbar wird. Was könnte das in der Praxis bedeuten, kein Vetorecht mehr für die Hisbollah? Nun, sie wird mitsprechen, sie wird Einfluss ausüben, aber sie kann nicht jede einzelne, ihr nicht zusagende politische Entscheidung kontrollieren bzw. torpedieren. Aber die Hisbollah, und das wird auch Hariri einsehen müssen, ist ja nicht die tatsächlich geschwächte Kraft dieser Wahlen. Sie hat alle ihre Abgeordneten, alle ihre Kandidaten, die sie aufgestellt hat, auch durchgebracht, zu Abgeordneten gemacht. Wer hier geschwächelt hat, das ist der christliche Alliierte der Hisbollah, General Aoun, der dem zugetraut worden war, deutlich mehr Stimmen einzufahren, als das dann am Ende der Fall war. Man muss sich einfach dieses komplizierte Wahlrecht hier und dieses Wahlsystem im Libanon vor Augen halten. Das ist mit europäischen Maßstäben nicht zu vergleichen. Im Libanon werden nicht Parteien und Parteiprogramme gewählt, sondern man wählt entlang religiöser Bindungen und familiärer Beziehungen. Und die einzig verfügbaren Stimmen, das waren etwa 20%, das waren die der Christen, die etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Die Christen hatten sich nicht eindeutig festgelegt, auf welche Seite sie sich schlagen. Und im Vorfeld dieser Wahl war eigentlich davon ausgegangen, dass ein größerer Teil der Christen sich mit der Hisbollah verbünden würde. Am Ende ging es dann etwa 50-50 aus und das hat dann eben nicht zum Machtwechsel hier gereicht, was sicherlich dem westlichen Ausland eine gewisse Erleichterung gebracht hat. Aber man sollte sich nicht darüber täuschen, die Verhandlungen hier werden schwer. Und wenn man nicht alle Kräfte mit ins Boot kriegt, dann bleibt dieses Land unregierbar. Und wenn es unregierbar ist, dann besteht immer wieder die Gefahr, dass die ja aus der Vergangenheit sattsam bekannten Scharmützel und gewaltsamen Auseinandersetzungen schnell wieder aufflackern. Ulrich Leithold war das zum Wahlergebnis im Libanon. Wir haben ihn am Telefon in Beirut erreicht. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Leithold.